بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, meine geehrten Geschwister, wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe mit der 77. Frage von den 200 Fragen und Antworten zur Aqidah von Sheikh Al-Hafiz Al-Hakami, Rahmatullahi alayhi. Und wir haben die erste Kategorie, Al-Imanu Billah, der Glauben an Allah, abgeschlossen. Und dann hat er ganz kurz Al-Imanu Bil-Malaika angesprochen und das auch abgeschlossen. Und jetzt geht es über bi al-Imanu bil Kitub, die Bücher, die entsandt wurden, dass wir alle daran glauben. Das heißt, ein Muslim ist kein Muslim, bis er an alle Bücher glaubt, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat. Und er sagt in der 77. Frage, was ist der Beweis des Iman an die Bücher? Er sagt, der Beweis hierfür sind zahlreiche. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt unter anderem, O, die ihr glaubt, glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Buch, das er seinem Gesandten offenbart und die Schrift, die er zuvor herabgesandt hat. Das heißt den Koran und die Bücher, die vor ihm gekommen sind. Und er sagt, wir glauben an Allah und an das, was uns als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und an das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und den Stämmen herabgesandt wurde und an das, was Musa und Isa gegeben wurde und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen, wir sind ihm ergeben. Und das ist die Aqidah von Ahl Sunnah wal Jama'ah, die Aqidah von den Gläubigen, dass sie sagen, wir machen keinen Unterschied. Alle Propheten sind für uns gleich in der Entsendung, alle Bücher sind gleich in dem Glauben, also dass wir daran glauben, dass es von dem Herrn ist und so weiter. Daran glauben wir und das bestätigen wir. Und er sagt, es reicht die Aussage von Allah, ich glaube an Allah und das, was an den Büchern herabgesandt hat. Das heißt, ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und alle Bücher, die er uns entsandt hat. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage, inshallah ta'ala, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.